Good morning, good morning, good Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, the Bible says that the hour of this age is closing. Die Bibel sagt, dass dieses Zeitalter bald vorüber ist. And we see this by how many antichrists are everywhere. Dies wird durch die vielen Antichristen überall deutlich. Verse 19. Vers 19. For even though they were once a part of us, they withdrew from us, they were never really of our number. Denn obwohl sie einmal ein Teil von uns waren, haben sie sich von uns abgewandt, weil sie nie wirklich zu uns gehörten. This seems to be a very confusing verse. Dieser Vers scheint sehr verwirrend zu sein. Let's try to understand what the Apostle John is telling here. Versuchen wir zu verstehen, was der Apostel Johannes hier sagt. There were people who were part of this church. Es gab Menschen, die Teil dieser Gemeinde waren. And they've taken a very important position, important role in this church. Und eine sehr wichtige Position einnahmen, eine wichtige Funktion in dieser Gemeinde hatten. And then they completely walked away and withdrew themselves. Und dann wandten sie sich vollständig ab und zogen sich zurück. And they came teaching the people that they are the ones who need to be followed. Sie kamen, um die Menschen zu lehren, dass sie diejenigen seien, denen man folgen müsse. And John is saying that they've always acted in the spirit of Antichrist. They really never were part of them. Deshalb sagt Johannes, dass sie immer im Geiste des Antichristen gehandelt haben. Sie waren nie wirklich Teil von ihnen. I have heard this verse interpreted or explained in many different ways. Ich habe gehört, wie dieser Vers auf viele verschiedene Arten interpretiert und erklärt wurde. And I've heard a lot of pastors use this verse to basically explain that once saved, always saved. Und ich habe viele Pastoren diesen Vers verwenden hören, um zu erklären, dass man, wenn man einmal gerettet ist, immer gerettet ist. So they basically say that the people who have walked away from the Christian faith, they never really were Christians. Sie sagen im Grunde, dass Menschen, die sich vom christlichen Glauben abgewandt haben, nie wirklich Christen waren. Because that's what John seems to say here. Denn das scheint Johannes hier zu sagen. But if you base this doctrine on this verse, you have a problem with a lot of other verses that are very clear. Aber wenn man diese Lehre auf diesen Vers stützt, hat man ein Problem mit vielen anderen Versen, die sehr klar sind. The Bible talks about a great apostasy. Die Bibel spricht von einem großen Glaubensabfall. The Bible talks that we have to continue in the faith to be saved. Sie spricht auch davon, dass wir im Glauben bleiben müssen, um gerettet zu werden. In my understanding, John doesn't simply talk here about Christians who left the church. Nach meinem Verständnis spricht Johannes hier nicht einfach von Christen, die die Gemeinde verlassen haben. What John is saying here that the people they infiltrated us and they pretended to be part of us, but really they never were. Johannes sagt vielmehr, dass diese Leute sie infiltriert haben und vorgaben, ein Teil von ihnen zu sein, es aber nie wirklich waren. And they always try to draw people to themselves. Sie versuchten immer, Menschen zu sich zu ziehen. Remember, he's talking about these people in the context of many antichrists. Denke daran, er spricht über diese Leute im Zusammenhang mit vielen Antichristen. Many people who wanted to take the position of Christ in the church. Viele Menschen, die die Position Christi in der Gemeinde einnehmen wollten. And then finally, of course, they were exposed and they left. Und dann wurden sie schließlich entlarvt und gingen. And about these people, John says, look, they really never were a part of us. Über diese Leute sagt Johannes, sie waren nie wirklich ein Teil von uns. They kind of came to our meetings and they acted like they belonged to us, but really they were not part of the body. Sie kamen zu unseren Versammlungen und taten so, als gehörten sie dazu. Aber sie waren nicht wirklich Teil des Leibes. John said, otherwise they would have continued with us. Johannes sagt, sonst wären sie bei uns geblieben. This does not mean that no Christian is ever allowed to leave the church that they're part of. Das bedeutet nicht, dass kein Christ jemals die Gemeinde verlassen darf, zu der er gehört. Remember, this is talking about the spirit of Antichrist in which people acted. They never really were Christians. Denke daran, dass es hier um den Geist des Antichristen geht. Indem die Menschen handelten. Sie waren nie wirklich Christen. But they infiltrated that community to draw the people to themselves. Aber sie infiltrierten diese Gemeinschaft, um die Menschen zu sich zu ziehen. If you don't feel that the church body, the local church that you're part of now, is where God still wants you to be, I think you should be in peace to be where you think God wants you to be. Wenn du das Gefühl hast, dass die Gemeinde, die Ortsgemeinde, der du jetzt angehörst, nicht mehr der Ort ist, an dem Gott dich haben möchte, dann solltest du dich frei fühlen, dorthin zu gehen, wo du glaubst, dass Gott dich haben möchte. What you should always be very careful about is how you leave any community. Aber du solltest immer sehr darauf achten, wie du eine Gemeinschaft verlässt. It's always important to love all people, to walk in honor with all people and not to leave angry and bitter. Es ist immer wichtig, alle Menschen zu lieben, allen Menschen mit Ehrerbietung zu begegnen und nicht wütend und verbittert zu gehen. But look what John says here. Schau mal, was Johannes als nächstes sagt. By leaving our community of believers, they made it obvious that they never really belonged to us. Indem sie unsere Gemeinschaft der Gläubigen verließen, ließen sie erkennen, dass sie nie wirklich zu uns gehörten. I find something very interesting. Ich finde etwas sehr interessant. Even though these people acted in the spirit of Antichrist, obwohl diese Menschen im Geiste des Antichristen handelten, they were not thrown out of the church. They themselves chose to leave. Wurden sie nicht aus der Gemeinde geworfen. Sie entschieden sich selbst zu gehen. And John says by this, we really know that they never really were part of our community. Johannes sagt, daran erkennen wir, dass sie nie wirklich Teil unserer Gemeinschaft waren. If we are part of a healthy church, wenn wir Teil einer gesunden Gemeinde sind, there will be no room for the spirit of Antichrist. Gibt es keinen Platz für den Geist des Antichristen. The people who always try to draw the people to themselves instead of to Jesus, die Menschen, die immer versuchen, andere zu sich selbst zu ziehen, anstatt zu Jesus, they're going to leave the community unless they have people who follow them. Werden die Gemeinschaft verlassen, es sei denn, sie haben Menschen, die ihnen folgen. So we don't need to fight people who draw people themselves. We just need to teach others, don't follow them. Wir müssen also nicht gegen Menschen kämpfen, die andere zu sich ziehen. Wir sollten die Menschen lieber lehren, ihnen nicht zu folgen. They will realize that in this community nobody's going to follow me, so I might as well leave. Dann werden sie erkennen, in dieser Gemeinschaft will mir niemand folgen, also kann ich genauso gut gehen. And I think one of the great protection from deception of the spirit of Antichrist. Ich denke, einer der besten Schutzmechanismen gegen die Täuschung durch den Geist des Antichristen ist, is that we always make sure that it's Christ we follow. Dass wir immer sicherstellen, dass wir Christus folgen. A lot of people come to me for help on an almost daily basis. Fast täglich bitten mich viele Menschen um Hilfe. And I keep telling people I can give you an advice, but I can never tell you what to do. Und ich sage ihnen immer wieder, ich kann euch Ratschläge geben, aber ich kann euch niemals sagen, was ihr tun sollt. And there are two reasons why I do this. Dafür gibt es zwei Gründe. Number one, the only one who can tell you what to do is called Jesus, because you belong to him. Erstens, der einzige, der euch sagen kann, was ihr tun sollt, heißt Jesus, denn ihr gehört ihm. And I can't take the place of Jesus. I mean, I dare not to. Und ich kann nicht an Jesu Stelle treten. Ich würde es nicht wagen. Therefore, I can't tell you what to do. Deshalb kann ich euch nicht sagen, was ihr tun sollt. And the other reason is sometimes not even Jesus tells you what to do, because he wants you to simply take responsibility for your life. Der andere Grund ist, dass manchmal nicht einmal Jesus dir sagt, was du tun sollst, weil er möchte, dass du einfach die Verantwortung für dein Leben übernimmst. If not even Jesus tells you what to do, who I am to tell you what to do? Wenn nicht einmal Jesus dir sagt, was du tun sollst, wer bin ich dann, dass ich dir sage, was du tun sollst? So the more you are focused on Christ, the less you will be following the Antichrist. Je mehr du dich also auf Christus fokussierst, desto weniger wirst du dem Antichristen folgen. I will see you tomorrow. Bis morgen.